Mann steigt nicht in denselben Strom zweimal, in diesen schon gar nicht, badet verboten. Aber das muss ja nicht immer so bleiben, und auch die Möwen müssen nicht morgen noch so überfressen im Abendwind treiben. Jedenfalls strömte der Strom der schwere Brüder aus Vor- und aus Nachmärz noch immer, lässt er die bitteren Tage vergessen, wenn man durch Wein gefüllte Pokale sieht, wie die Fluten im Abendlicht fließen. Ja, immer noch strömte der Strom der Schwere, immer noch voll von Kähnen beladen. Mit Gold und Weihrauch und Myrrhe und Kohlen vorbei an dem Felsen, auf dem eine Jungfrau und 100.000 Wattstärken johlen. Zu den gewaltigen Melodeien, Märchen aus alten und neuen Zeiten, hängt eine Frau auf dem Kahn an die Leine, Hosen und Hemden, Tränen und Träume, tanzen zwei Kinder um ihre Beine. Träumt sich wie ich auf die trutzigen Burgen, wo die vier Winde die Zinnen nicht brechen. Sie steht am Fenster der Kemenata, ich auf dem Rand der Zisterne sitzend, singe zur Laute die Rosenballade. Schlafen wir noch in den rostigen Sälen, richtig verrückte Traumtänzerritter. Putzen die Rüstung für kommende Schlachten, oder sind wir die quakenden Frösche, die nach dem Kuss der Befreiung schmachten? Ich bin dafür, den Ausfall zu wagen, zur Brücke runter, den Rass an die Sporen, Lanzen voran und dann zu versprengen, schon damit später die fechtenden Enkel unsere verrückten Träume besingen. Nein, man steigt nicht in denselben Strom zweimal, aber das muss ja nicht immer so bleiben. Jedenfalls fließen die Fluten die Jahre und zu gewaltigen Rockmelodien kämmt Lorelei ihre goldenen Haare.